Du hast den schönsten Arsch der Welt. This is Pumpin' Now. Du hast den schönsten Arsch der Welt. Base my ass.